Am 12. Juni 1817 fährt Karl Dreis in Mannheim 14 Kilometer auf einem Laufrad aus Holz. Aus seiner Idee wird später etwas, was heute Milliarden Menschen mobil macht: das Fahrrad. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 18 in Ihrem Begleitheft. Für seine erste große Fahrt hat der Erfinder die beste Straße gewählt, die es 1817 in Mannheim gibt. Am 12. Juni, einem schönen Sommertag, setzt sich Karl Dreis am Mannheimer Schloss auf eine rund 20 Kilogramm schwere Holzkonstruktion. Zwei durch eine Stange verbundene Räder, auf der Stange ein Sitz, vorne ein Lenker. Dreis bewegt seine Laufmaschine dadurch, dass er seine Füße abwechselnd vom Boden abstößt und sich rollen lässt. Abstoßen, rollen, abstoßen, rollen, abstoßen, rollen und immer so weiter. Mit dieser Methode fährt er bis zur Sommerresidenz in Schwetzingen und wieder zurück. Die insgesamt 14 Kilometer schafft er in rund einer Stunde. Damit ist er so schnell wie 200 Jahre später ein typischer Freizeitradfahrer. Die Menschen, die an diesem Junitag 1817 an der Straße stehen und Dreis vorbeirollen sehen, können das nicht wissen. Aber sie sind dabei, als eine der wichtigsten Erfindungen der Mobilität der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die von Dreis entwickelte Laufmaschine, die bald Dreisine oder Velociped genannt wird, ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Erfindung des Fahrrads. Zu diesem Zeitpunkt hat Dreis schon ein paar Jahre lang an einem Fahrzeug getüftelt, mit dem sich Menschen ohne die Kraft von Pferden fortbewegen können. Zuerst baut er Apparate mit 4, später welche mit 2 Rädern. In der deutschen Sprache gibt es ein schönes Wort für einen Menschen mit vielen Talenten: Tausendsasser. Dreis ist so ein Tausendsasser. 1785 wird er als Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Dreis von Sauerbronn in Karlsruhe geboren. Er wird Forstbeamter, so will es der Markgraf, der sein Patenonkel ist. 1812 stellt Dreis im Badischen Magazin seine ersten Erfindungen vor. Da ist er schon seit einem Jahr von seiner Arbeit freigestellt. Warum, ist unklar. Aber er bekommt weiter Geld und hat viel Zeit, sich auf seine Erfindungen zu konzentrieren. Und das sind nicht wenige. Der junge Mann denkt nicht nur über die Frage der Mobilität nach. Er entwickelt zum Beispiel eine Schreibmaschine, einen Holzsparofen und einen ersten Rekorder zur Aufnahme von Klaviertönen. Außerdem propagiert er das binomische Rechnen im Alltag und macht Vorschläge zur Verbesserung der Feuerwehr. Über die Frage, was ihn zu seiner Laufmaschine inspirierte, gibt es 200 Jahre nach seiner berühmten ersten Fahrt eine neue Diskussion. Lange glaubten Historiker der Interpretation von Dreis Biografen Hans Erhard Lessing. Wie dieser erklärt, spielte der Ausbruch des Vulkans Tambora auf einer indonesischen Insel eine wichtige Rolle. Im Frühjahr 1815 sterben dadurch tausende Menschen in der Nähe des Bergs. Der Ausbruch ist der Grund für eine ökologische Katastrophe. Kleinste Teilchen Asche verteilen sich in der ganzen Atmosphäre, sodass weniger Sonnenlicht auf der Erde ankommt. Die Konsequenz? Fast überall auf der Welt wird es kälter. Mit der Kälte kommt der Hunger. Die Ernte bleibt aus, das Getreide fehlt für die Ernährung von Menschen und Tieren. In ihrer Not essen viele Menschen die Pferde, die sie sonst zum Transport brauchen. In dieser Situation, so erzählt es die Legende, tüftelt Dreis an einem Laufrad als Ersatz für Fahrzeuge, die von Pferden bewegt werden. Diese Theorie ist aber wahrscheinlich falsch. Von Dreis selbst gibt es zumindest keine Aussagen darüber, warum er die Idee für eine Laufmaschine hatte. Für die Bedeutung seiner Erfindung spielt die Frage nach der Inspiration aber auch keine Rolle. Sicher ist, Dreis' Erfindung war die Basis für die Entwicklung des modernen Fahrrads. Ihm selbst bringt die Dreisine aber kein großes Glück. Für viele ist der frühere Forstbeamte ein verrückter Adliger, über den sie nur lachen können. Trotzdem finden viele Menschen seine Idee gut und kopieren sie. Obwohl er ein Patent für seine Dreisine bekommt, verdient Dreis damit fast nichts. Die meisten verkauften Laufräder werden von anderen hergestellt. Und dann wird es nach einem kurzen Boom auch bald schon wieder verboten, Laufräder auf Gehwegen zu benutzen. Sie sind zu gefährlich, glauben die, die sie verbieten. In Mannheim passiert das schon Ende 1817, ein Jahr später in Paris, 1819 dann auch in London, New York und Kalkutta. Die Draisine ist kurze Zeit später wieder vergessen. Dreis ist arm, als er 1851 stirbt. Ärzte haben ihn kurz davor noch für verrückt erklärt. Aber seine Idee entwickeln andere weiter. In den 1860er Jahren wird die Tretkurbel erfunden. In den 1890er Jahren dann der Kettenantrieb. Ein paar Jahre später wird das Zweiradfahren doch noch populär. Und es gibt ein neues deutsches Wort für das Fahrzeug, das man dafür braucht. Das Fahrrad. Und das Laufrad? Das erlebt 150 Jahre nach Dreis Tod noch einen späten Boom. Anfang der 2000er Jahre werden Laufräder für Kinder sehr populär. Oft sind sie aus Holz. Eine Stange mit zwei Rädern, darauf ein Sitz und vorne ein Lenker. Und wer einmal gesehen hat, wie schnell schon Zweijährige auf so einem Holzrad fahren, der schaut ihnen vielleicht so überrascht hinterher, wie im Jahr 1817 das Publikum Karl Dreis.